Der Sternenhimmel von Pödifi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Sternenhimmel von Pödifi. Ich liege ausgestreckt auf weichem Rasen und schau empor zu lauter Licht und Glanz. Ein Silberstrahl aus Sternenlicht gesponnen, legt sich um meine Stirne wie ein Kranz. In Strahlenfluten badet meine Seele, hoch über allem irdischen Gewimmel, von einem Lichtkreis in den andern fliegend, sucht sie befreit den Himmel. Ein leises Tönen ziehet durch die Lüfte und wiegt in ruhevollen Traum das All. Ist es das Flügelschwirren eines Käfers? Ist's Quellgebraus, ein ferner Wasserfall? Ist es nicht Donner, der auf weitem Fluge zu dieser sanften Melodie geworden? Klingt meiner Seele Hymnus zu mir nieder in lieblichen Akkorden? Steigt zu den Himmelskörpern meine Seele, blickt durch den Schleier, der sie uns verbirgt, den Schleier, den, aus Laune oder Weisheit, geheimnisvoll der Gottheit Hand gewirkt, was auf den Sternen und was über ihnen, das Wunderbare sollst du mir ergründen, dann kehr zurück auf schnellem Flügel, mir alles zu verkünden. Und lass mich dich befragen, ist dort Leben? Und ist es auch so schwer, so kummervoll? Besteht auch dort das herbe, strenge Urteil, das bald erhöhen, bald verkleinern soll? Doch nein, was soll mir dieses Wissen frommen? Nur eins sollst du erfahren und mir sagen, gibt es dort Herzen, Herzen, welche lieben, in Liebessehnsucht schlagen? Wie will ich beten, um dorthin zu kommen, wenn auch im Sternenreich die Liebe flammt? Doch fehlt sie, dann lebt wohl, ihr Himmelsräume, lebt wohl, ihr goldenen Sterne insgesamt. Und wenn im Himmel alle Freuden winkten und nur die Liebe mir auf Erden bliebe, ich wählte sie, denn sie ersetzet alles, doch nichts ersetzt die Liebe. Ende von Der Sternenhimmel von Pödifi.